Abschnitt 11 aus In der Geisterstunde und andere Spukgeschichten. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es auf LibriVox.org. In der Geisterstunde und andere Spukgeschichten von Paul Heise. Das Haus zum ungläubigen Thomas oder des Spirits Rache. Teil 1. In einer ansehnlichen Provinzstadt des nördlichen Deutschlands findet sich eine Gasse, deren uralte, hochgiebige Häuser sämtlich ehrwürdige oder anmutige Namen tragen, in gotischen Lettern in den Türsturz oder kleine Sandsteinschilder eingegraben. Als da sind zum guten Hirten, zur Taube Noé, zur Friedenspalme, zur Rose von Saron. Darunter die Jahreszahl der Erbauung. Vor Zeiten war diese Straße die Hauptader der Stadt gewesen, deren fromme, streng rechtgläubige Bürgerschaft weniger nach Licht und Luft, die von außen eindrangen, als nach innerer Erleuchtung begehrte. Seitdem aber neue Geschlechter heraufgekommen waren, vom Geist einer verwegenen Aufklärung entzündet, war das Ansehen der alten Familien, zu denen über die hohen Dächer weg nur verlorene Sonnenstrahlen drangen, beträchtlich gesunken, bis sie nach und nach hinter ihren Friedenspalmen und Sauronrosen ausstarben und das Stadtregiment betriebsamen Kindern einer neuen Zeit überließen, deren helle Wohnungen rings um die düstere Gasse sich ausgebreitet hatten. Nach einem der ältesten Häuser, das durch gutes und böses Wetter dreier Jahrhunderte fast völlig gesperrt worden war, hatte die Straße ihren Namen erhalten. Über der breiten Einfahrt stand in verwitterten, kaum mehr lesbaren Buchstaben auf einem schmalen Steinbalken: Zum ungläubigen Thomas, 1534. Hiernach war die Straße die Thomasgasse getauft worden, welchen Namen sie jedoch nur im amtlichen Verkehr, im Grundbuch und auf dem Stadtplan zu führen pflegte. Im Volksmunde hieß sie schon seit mehr als 50 Jahren die Spukgasse, wiederum nach jenem ältesten ihrer Häuser, dem sie vor Zeiten auch ihren ehrlichen Namen verdankt hatte. Denn jedermann wusste, dass das Haus zum ungläubigen Thomas ein Spukhaus sei, und auch die kaltblütigsten Freidenker der Stadt konnten sich selbst am hellen Tage einer leichten Gänsehaut nicht erwehren, wenn sie genötigt waren, eines Geschäftes wegen das verwahrloste Pflaster dieser Straße zu betreten. Wie das gekommen, warum die drei Stockwerke des immer noch festen alten Baues seit so langen Jahren nur noch von unerlösten armen Seelen bewohnt waren, wusste niemand zu sagen. An der Tatsache aber konnte man nicht zweifeln. Einem, der doch einmal diese frevelhafte Keckheit gehabt und das Haus, über das dem Gericht die Verfügung zustand, käuflich an sich gebracht hatte, war es schlecht genug bekommen. Ein jüdischer Mann, dem die großen leeren Räume zu Warenmagazinen wie geschaffen schienen, hatte nur etwa 2 Jahre seine Wohnung darin aufgeschlagen. Eines Tages fand man ihn an einem zum Strick gedrehten seidenen Tuch am Fensterkreuz des größten Zimmers aufgehängt, und es stellte sich heraus, dass dem einst so wohlstehenden Manne seit Jahr und Tag das Glück den Rücken gekehrt hatte, so dass er mit Hinterlassung einer großen Schuldenmasse sich aus der Welt hatte stehlen müssen. Nichts als das Haus selbst, nebst seiner verstaubten Einrichtung, war zur Befriedigung der Gläubiger vorhanden. Da sich aber kein neuer Käufer für den verrufenen Steinhaufen fand, mussten sie vorläufig sich begnügen, wenn sie jedes Weges kamen, mit grimmigen Blicken das wettermorschegraue Schild über der Haustür zu betrachten, auf welchem in großen, verwaschenen, schwarzen Buchstaben die Firma stand: Kommissions- und Speditionsgeschäft von Moritz Feigenbaum. Obwohl nun aber in allen drei Stockwerken nichts, was nicht nied- und nagelfest, zurückgeblieben war, so dass selbst Diebe, die über Gespensterfurcht erhaben gewesen wären, nichts daraus hätten forttragen können, wurde es vom Gericht dennoch für nötig befunden, das Haus nicht ganz ohne Aufsicht zu lassen, damit nicht etwa lichtscheues Gesindel, Falschmünzer oder eine Dynamitardenbande sich dort einschliche. Es fügte sich auch glücklich genug, dass ein armer Teufel von Schuhflicker, dem sein Häuschen durch eine Wassersnot zerstört worden war, sich zur Übernahme der Hausmeisterstelle bereit erklärte, zu der selbst unter den ganzen Armen und Obdachlosen der Zehnte nicht Lust gehabt hätte. diesem wackeren Menschen, der Wenzel Kosput hieß und ein eingewanderter Deutschböhme war, wurde die ehemalige Pförtnerkammer neben der Einfahrt angewiesen, ohne ein weiteres Gehalt, da er selbst die freie Wohnung als hinlängliche Entschädigung für seine Dienste ansah. Dieselben bestanden in nichts anderem, als dass er das große schwarze Haustor am Morgen öffnete und abends wieder verschloss und hin und wieder in den drei Stockwerken nachschaute, ob keine der geborstenen Wände dem gänzlichen Einsturz drohe. Den ganzen übrigen Tag hatte er für sich eine kleine Kundschaft, die ihm selbst im Spukhause treu geblieben war, zu befriedigen, obwohl gewisse ängstliche Gemüter denn doch Bedenken trugen, sich bis in den Torweg zu wagen, um ein paar defekte Stiefel in dieser unheimlichen Luft reparieren zu lassen. Denn freilich erschien der ehrsame Wenzel Kosput mit seinem knorrigen grauen Gesicht und den tiefliegenden schwarzen Äugelchen unter den buschigen Brauen seinen neuen Nachbarn, obwohl sie gegen die Schauer der Gasse abgehärtet waren, selbst nicht recht geheuer. Da er wenig Schlaf hatte, sah man ihn durch das niedere Fenster des Erdgeschosses oft bis lange nach Mitternacht auf seinem Schemel hocken, ein großes altes Buch vor sich auf dem Schutzfell, in welchem er beim Schein eines Lämpchens, das die große Glaskugel durchstrahlte, emsig las, die mageren Arme in Hemdärmeln auf die Schenkel gestützt. Es war nur eine alte böhmische Bibel, die er kaum mehr recht verstand, da er schon als Knabe über die deutsche Grenze gewandert war. Die aber zu ihm hineinspähten, hielten den messingbeschlagenen Wälzer für ein Zauberbuch. Und da ihnen auch der Name des Alten fremd war, glaubten sie nicht anders, als dass Kosput eigentlich Gottes Spott lauten sollte und dass der wunderliche Fremdling nur darum die Pförtnerstelle im Spukhause angetreten habe, um hier ungestört seinen zauberhaften Verkehr mit bösen Geistern betreiben zu können. Wenzel Kosput, als ihm ein furchtsamer Nachbar dieses Gerücht zutrug, lachte in seinen grauen Bart, den er nur mit der Schusterschere zu stutzen pflegte, und murmelte etwas Böhmisches, das weder Ja noch Nein bedeutete. Er verachtete die dummen Deutschen in tiefster Seele, da er sich wegen seines konfusen Bibelstudiums ihnen hoch überlegen dünkte und weit entfernt sich gegen jenen abergläubischen Verdacht zu verwahren, ergriff er eine zufällige Gelegenheit, denselben noch zu verstärken. Eine Bekannte aus früherer Zeit, als er noch zuweilen sonntags einen Spaziergang auf ein nahes Dorf machte, war unverschuldet in große Not und Bedrängnis gekommen. Ein Weibchen, noch nicht viel über 40, vormals ganz jung aus der Stadt aufs Land hinaus verheiratet an einen Bauernsohn, der ein Säufer und nichtsnutziger Faulpelz war, ihr kleines Ersparnis rasch durchgebracht und sie dann, als er eines jähen Todes verstarb, mit ihrem 6-jährigen Kinde zurückgelassen hatte. Die junge Witwe hatte eingesehen, dass sie die Hände nicht in den Schoß legen dürfe, wenn sie sich und ihr Kind anständig durchschlagen wollte. Da sie nun im Nähen und Kleidermachen geschickt war, ergriff sie das Gewerbe einer Dorfschneiderin, womit sie sich auch einen schönen Groschen verdiente. Nur leider, da sie ein gutes Herz hatte, ließ sie sich verleiten, sich nicht nur des äußeren Menschen, sondern auch des Inneren bei ihrer Kundschaft anzunehmen und einen kleinen Schatz von Rezepten für alle möglichen Gebrechen gegen mäßige Vergütung nutzbar zu machen. Damit gewann sie bald einen großen Zulauf, bei etlichen der beschränktesten der Dorfbewohner freilich auch den Ruf einer Meisterin verbotener Künste. Und als nun vollends ihre kleine Tochter zu einem überaus schmucken Jüngferchen heranblühte, dessen schwarze Augen und krause rotblonde Zöpfe keiner der Dorfbuben ungestraft betrachten konnte, waren Mutter und Tochter, so regelmäßig sie sonn- und feiertags zur Kirche gingen, bald genug bei allen alten Weibern des Dorfes und bei den Jungen, denen ihre Liebhaber abtrünnig wurden, als ein paar ausgemachte Hexen in Verruf gekommen. Das ertrugen die beiden unschuldigen Seelen, da die Männer auf ihrer Seite waren, mit großem Gleichmut, bis eines Tages ein gewalttätiger Bauer, in dessen Stall mehrere Kühe verkalbt hatten, von seinem bösen Weibe aufgehetzt in das Haus der Frau Cordula stürmte und unter einer Flut von Schmähungen sie als die Anstifterin des Unheils misshandelte. Er versetzte ihr einen so groben Faustschlag, dass sie von Stund an kontrakt wurde und sich nur mühsam auf wankenden Füßen zu bewegen vermochte. Der schnöde Missetäter ging triumphierend hinweg und rühmte sich in der Schenke, dem Hexenpack das Handwerk gelegt zu haben. Seine Tat aber war der Anfang einer ganzen Reihe ähnlicher Brutalisierungen, durch Hass und Neid weiblicher Unholde angezettelt, so dass die arme Frau zu der Einsicht kam, ihres Bleibens könne unter diesem abergläubischen Volk nicht länger sein, und sie müsse sich in die sicheren Mauern der Stadt flüchten, wenn sie nicht ihr und ihres Kindes Leben und Gesundheit gefährden wolle. Sie nahm ihre Zuflucht zu dem einzigen guten Bekannten, den sie noch in der Stadt besaß, Wenzel Kospot, und fragte in einem Brief bei ihm an, ob er ihr nicht eine kleine Wohnung wisse, wo sie mit ihrer Tochter Gundula leben und ihren Bissen Brot fernerhin mit der Nadel erwerben könne, vor bösartiger Neugier geborgen. Nun lag hinter dem Spukhause ein düsteres Höfchen, auf welchem ein niederes Stallgebäude stand, völlig verödet, seit die zwei ungeschlachten Pferde, mit denen Herr Moritz Feigenbaum sein Kommissions- und Speditionsgeschäft betrieben hatte, kurz vor seinem unseligen Ende verkauft worden waren. Über dem Stall hatten der Kutscher und Packknecht in zwei großen, aber niedrigen Räumen gewohnt, neben einem fensterlosen Speicher, wo Heu und Hafer aufbewahrt wurden. Eine Remise nahm den Rest des Hofraumes ein. In der Mitte hob ein längst abgestorbener Kastanienbaum seine schwarzen, blätterlosen Äste, auf denen ein tumultuarisches Spatzenvolk über Tag sich zu tummeln pflegte. Dieses Quartier, auch wenn es sich nicht in einem übel beleumdeten Hause befunden hätte, war nicht dazu angetan, Mieter, die an Luft und Licht gewöhnt waren, anzulocken. Und da auch die Ärmeren und Unbehausten durch das Gespenst des unselig verstorbenen Hausherrn abgeschreckt wurden, hatten hier die Mäuse seither ungestört ihre Tänze und Wettrennen gehalten und sich an den zerstreuten Haferkörnern im Speicher gütlich getan. Der Schuflicker aber, sobald er Frau Kurdulas Botschaft erhalten hatte, dachte sofort daran, wie trefflich dies herrenlose Quartier gerade für die alte Freundin sich schicken würde. Zugleich war es ihm in seiner einsamen Zelle eben recht, ein paar weibliche Wesen in der Nähe zu haben, bei denen er gelegentlich eine Ansprache finden und die Schäden seiner Garderobe könnte ausbessern lassen. Also fragte er bei der Behörde an, ob sie ihm erlauben wolle, zwei unbescholtene Frauenzimmer, für deren ehrbaren Wandel er bürge, in jener Hofwohnung aufzunehmen, gegen einen sehr mäßigen Zins, der der Kasse zufließen solle. Als dies gewährt worden war, schloss er eines Morgens das Haustor und begab sich nach dem Dorf, um Mutter und Tochter beim Umzug behülflich zu sein. Die beiden armen Seelen waren durch die Verfolgungen der letzten Zeit dermaßen eingeschüchtert, dass sie die Zuflucht unter Wenzel Kospots Dach, obwohl sie wussten, dass es da nicht geheuer sein sollte, mit Freuden annahmen. Ein Leiterwagen wurde mit ihren dürftigen Betten und Möbeln bepackt, auf einen der Koffer Mutter Kurdula gesetzt, Gundelchen schwang sich neben sie und der finster um sich blickende Böhme, der selbst nebenhergehend die Pferde antrieb, schnalzte so gewaltig mit der Peitsche, dass die Dorfbevölkerung, die den Abzug der Hexe gern mit einer Katzenmusik begleitet hätte, außer ein paar Pfiffen keinen ehrenrührigen Laut von sich zu geben wagte. Ebenso still wurde das Gefährt in der Thomasgasse empfangen, obwohl das Gerücht in die Hofwohnung des Spukhauses werde eine Hexe vom Land einziehen, sich bereits in den Nachbarhäusern verbreitet hatte. Die kleinen Leute, die jetzt in den ehemaligen Patrizierhäusern wohnten, hatten sich zahlreich vor der verschlossenen Einfahrt versammelt. Als aber der hochbepackte Wagen am Tore hielt, die Junge heruntersprang und die Alte mit Kospots Hilfe sorgsam von ihrem steilen Sitz herabhob, ging etwas wie Enttäuschung über die gaffenden Gesichter. Sie hatten sich eine Hexe doch älter und schauerlicher vorgestellt. Und das Gundelchen zumal mit seinen lachenden Augen und blanken Zöpfen unter dem bäuerlichen Kopftuch erregte fast ein Gefühl des Mitleids darüber, dass der friedliche Schlaf der beiden Frauenzimmer durch nächtlichen Spuk gestört werden sollte. Dem Mädchen jedoch verging das Lachen, als es die schmale Hühnerstiege hinauf den ersten Blick in die neue Wohnung tat. Ihre Hütte draußen war wahrlich kein Feenschlösschen gewesen, aber hinlänglich von Sonne umflossen und rings mit grünen Gärten und Wiesen eingefasst. Da sie aber sah, dass ihr Mütterchen mit einem schweren Seufzer mitten auf dem staubigen Fußboden zusammenbrach fasste sie sich rasch, umschlang die Alte mit ihren runden Armen und trug sie zu einer Bank am Fenster, wo man den Blick auf die Spatzen in den Kastanienwipfel genoss. Da sprach sie ihr so munter zu, wie hübsch still es hier sei und wie gut sie hier schlafen würden, dass die Mutter sich endlich beruhigte und nur dann und wann einen leisen Seufzer ausstieß, während sie dem geschäftigen Kinde bei der Einrichtung der neuen Wohnung mit zärtlichen Augen zuschaute. Schon am anderen Tage sah es ganz wohnlich in beiden Zimmern aus. Das Mädchen war in aller Frühe auf den Markt gelaufen und hatte ein paar billige Blumenstöcke erhandelt. Dann machte sie sich daran, die Fußböden zu scheuern, den Staub aus allen Winkeln zu fegen, die fadenscheinigen weißen Vorhänge über den viereckigen Fenstern zu befestigen. Sie war damit noch früh genug zustande gekommen, um auf dem Kochöfchen in der Ecke ihre Suppe zu kochen. Als Wenzel Kusput um Mittag herüberkam, zu fragen, wie seine neuen Hausgenossen sich eingerichtet hätten, machte er große Augen, alles schon so sauber und behaglich zu finden. Er musste mithalten und fand das dürftige Mahl weit schmackhafter als das Essen, das ihm eine Nachbarin aus einer kleinen Garküche in seine Pförtnerzelle brachte. So kamen sie überein, dass der Meister von nun an jeden Tag bei ihnen zu Tische kommen sollte, gegen eine billige Vergütung, durch die der Mietzins reichlich aufgewogen wurde. Dass sie nicht hoffen dürfe, in dieser Wohnung auch nur eine anspruchslose Kundschaft zu gewinnen, hatte die kluge Frau alsbald eingesehen. Zudem verstand sie sich nur auf Bauernmoden. Und da auch für ihre ärztliche Praxis in diesem Spukhause keine Nachfrage zu erwarten war, so überfiel sie eine tiefe Mutlosigkeit und sie bereute, den Vorschlag Meister Kosputz so unbedenklich angenommen zu haben. Das Gundelchen aber half auch diesmal aus der Not. Es hatte von der Mutter die Geschicklichkeit in weiblichen Handarbeiten geerbt und suchte nun nach einer Gelegenheit, sich nach städtischen Mustern weiter auszubilden. So verdang es sich bei einer Kleidermacherin als Näherin, bemühte sich während ihrer Hilfsarbeit der Meisterin ihre höheren Künste im Zuschneiden und Anfertigen eleganter Anzüge abzugucken und benahm sich so geschickt und anstellig, dass man sie schon nach wenigen Monaten in die Häuser der wohlhabenderen Familien mitnahm, die es vorzogen, ihren Putz unter ihren eigenen Augen herstellen zu lassen. Mit der Zeit wurde ihr auch manches Stück zum Fertigmachen anvertraut, das sie mit nach Hause nahm und der Mutter übergab. Nun erst fand sich die fleißige Frau, die sich nicht wohlfühlte, wenn sie die Hände in den Schoß legen musste, mit ihrer Lage vollkommen ausgesöhnt. Und da sie am Ende des Jahres ein hübsches Sümmchen in ihren Sparstrumpf überzählen konnte, verzieh sie den dummen Bauern von Herzen, dass sie ihr das Leben sauer gemacht und sie in die Stadt gejagt hatten. Auch hier freilich blieb der üble Ruf eines Einverständnisses mit bösen Geistern an ihr hängen. Und naseweiße Schulbuben, die wohl einmal von haarsträubender Neugier gestarrt, sich durch den Torweg bis an den Eingang des Hofes wagten, zeigten sich die vier kleinen Fenster über dem Stall mit kindlichem Grauen und raunten sich allerlei Spukgeschichten vom Blocksberg und Teufelstänzen in die Ohren. Der Frechste fasste sich endlich ein Herz und schrie überlaut, aber mit zitternder Stimme, »Hexe!« in den stillen Hof hinein, warf auch wohl einen Stein gegen die Stalltür, worauf der ganze Schwarm in eiliger Flucht wieder von dannen stob, während auch die Spatzen von dem ungewohnten Ruf erschreckt mit hellem Lärm aus den dürren Ästen fortschwirrten. Dass die Hexe unsichtbar blieb, trug nicht wenig dazu bei, den abergläubischen Respekt, in welchen sie stand, zu erhöhen. Ihr Kind aber, dessen liebliche Erscheinung keinerlei Grauen erregte, wurde von den Nachbarn mit einem aus Mitleid und Verwunderung gemischten Gefühl betrachtet. Man begriff nicht, dass sie ihre roten Wangen und lachenden Augen behalten konnte, obwohl sie eine so unheimliche Herkunft hatte und sich sagen musste, kein ehrlicher Mensch, der schon in der Taufe dem Bösen und seinen Werken abgesagt, werde es übers Herz bringen, ein Mädchen aus diesem Spukhause zu heiraten. Was freilich die jungen Leute auf der Straße nicht abhielt, stehen zu bleiben und dem zierlichen Gestellchen huldigend nachzublicken, solange das Hutband der Kleinen im Winde wehte und die Falten des kurzen Röckchens um ihre feinen Knöchel schlugen. Somit schien der Beweis geführt, dass es in dem berüchtigten Hause zum ungläubigen Thomas durchaus mit rechten Dingen zuging und der Ruf einer Gespensterherberge ihm mit Unrecht zukam. Und doch muss der Erzähler dieser wahrhaften Geschichte nun endlich mit dem Bekenntnis herausrücken, dass in nächster Nähe der ganz unschuldig verrufenen Frauen ein wirklicher, rechter und richtiger Spuk sich eingenistet hatte, von dessen Anwesenheit weder die drei Bewohner des Hauses noch irgendwer in der Gasse eine Ahnung hatte. Ende von Abschnitt 11.